dich nicht erdulden. Schluss mit der Knechtschaft, den Zinsen und den Schulden. Habt ihr noch Zweifel? Wollt ihr noch mehr? Spürt ihr nicht den Terror, wie zu sehr? Widerstand, nehmt die Waffen zur Hand. Granaten und Gewehre, wie Eiswechsel und Speere. Wir haben das Gesinde aus unserem Land. Stasi-Schweine, ja, ihr aus dem Westen. Wir haben jetzt Sprengstoff, Semtex vom Westen. Für jede Verachtung von euch gibt's den Knall. Wir bringen das Terrorsystem zu Fall. Widerstand, nehmt die Waffen zur Hand. Granaten und Gewehre, wie Eiswechsel und Speere. Ja, das Gesinde aus unserem Land. Gehöre, du merkst es, der Kühlschrank wird leer. Die Wohnung gekündigt, die Entlassung und mehr. Reihe den Schein in die Knarre zur Hand. Den Abgrund vor dir, die Leute zur Hand. Widerstand, nimm die Waffen zur Hand. Granaten und Gewehre, wie Eiswechsel und Speere. Ja, das Gesinde aus unserem Land. Jetzt geht's ans Hängen. Laternen sich spiegeln mit euch an den Strängen. Keiner entkommt, ihr merkt es schon. Der Weißen, der arischen Revolution. Widerstand, nehmt die Waffen zur Hand. Granaten und Gewehre, die Eiswechsel und Speere. Jagt das Gesinde aus unserem Land. Asyl mit Brüdern, Zigeuner, Pack. Genug Schmarotz. Jetzt geht's auf den Sack. Wir packen die Zinks an ihren Zinken. Es gibt keine Gnade, auch nicht für die Linken. Widerstand, nehmt die Waffen zur Hand. Granaten und Gewehre, wie Eiswechsel und Speere. Jagt das Gesinde aus dem Land. Du hetzender Pfaffe, jetzt jammern, ein Hohn. Es wird dir nichts nützen, du kriegst deinen Lohn. Heucheln, verlogen, verschlagen und mies. Jetzt kommst du die Hände der Paradies. Widerstand, nimm die Waffen zur Hand. Granaten und Gewehre, die Eiswechsel und Speere. Ja, das Gesinde aus unserem Land. Parlamente, Quasselbuden. Da haben sie agiert, die Knechte der Juden. Räuchert sie aus, schlagt sie zu frei. Der Schande ein Ende, Deutschland wird frei. Widerstand, nimm die Waffen zur Hand. Granaten und Gewehre, wie Eiswechsel und Speere. Ja, das Gesinde aus unserem Land. Gerechtigkeit und nicht Paragraphen. Ihr werdet Verbrecher schon richtig bestrafen. Statt Fernsehen und Urlaub, nur Wasser und Brot. Volksverderber, es wartet der Tod. Widerstand, nimm die Waffen zur Hand. Granaten und Gewehre, wie Eiswechsel und Speere. Ja, das Gesinde aus unserem Land. Die Völker wachen in Ost und in West. Signale, sie gellen auch bis ins letzte Nest. Treue und Ehre sind mehr wert als Geld. Judas und stürzt, treibe die Welt. Widerstand, nimm die Waffen zur Hand. Granaten und Gewehre, wie Eiswechsel und Speere. Ja, das Gesinde aus unserem Land. Widerstand, nimm die Waffen zur Hand. Granaten und Gewehre, wie Eiswechsel und Speere. Ja, das Gesinde aus unserem Land. Widerstand, nimm die Waffen zur Hand. Granaten und